Sie werden wohl infolge der Ankunft Ihrer Angehörigen in eine andere Wohnung ziehen und wollen uns das gewiss melden.« »Nein, ich bin gekommen, um zu fragen. Ich dachte, dass ich Herrn Samjotow hier antreffen würde.« »Ach ja, Sie haben ja Freundschaft geschlossen. Ich habe davon gehört.« »Nein, Samjotow ist nicht mehr hier. Den können Sie hier nicht mehr treffen. Wir müssen auf Herrn Samjotow verzichten. Seit gestern ist er nicht mehr bei uns. Er ist in einen anderen Dienst übergetreten und hat zum Abschied noch mit allen Krach gehabt. Er wurde sogar sehr unhöflich. Ein leichtsinniger Bengel, weiter nichts. Er berechtigte wohl zu Hoffnungen, ja, aber so geht es mit unserer glänzenden Jugend. Er will ein Examen ablegen, wir kennen das. Sind bloß Redensarten, Wichtigtuerei. Und das wird das ganze Examen sein. Es ist doch bei ihm nicht wie bei Ihnen zum Beispiel oder bei Herrn Rasumichin, Ihrem Freund. Ihre Karriere ist die eines Gelehrten und Misserfolge werden Sie nicht umwerfen. Für Sie sind doch alle diese Schönheiten des Lebens nihil, nichts. Sie sind ein Asket, ein Mönch, ein Einsiedler. Für Sie gibt es nur das Buch, die Feder hinterm Ohr, gelehrte Untersuchungen. Das sind die Regionen, in denen Ihr Geist schwebt. Ich bin teilweise selbst. Haben Sie übrigens das Buch von Livingstone gelesen? Nein. Ich habe es gelesen. Neuerdings haben sich nebenbei bemerkt die Nihilisten kolossal verbreitet. Es ist ja begreiflich. Die Zeit ist auch danach, nicht wahr? Übrigens, ich rede mit Ihnen so, Sie sind natürlich kein Nihilist. Sagen Sie es mir aufrichtig, ganz offen. Nein. Nein, wissen Sie, seien Sie mir gegenüber ganz offen. Genieren Sie sich nicht. Reden Sie, als wären Sie mit sich allein. Der Dienst ist eine Sache für sich. Eine andere Sache ist, Sie meinen, ich wollte Freundschaft sagen? Nein. Sie haben es nicht erraten. Nicht Freundschaft, sondern das Gefühl eines Staatsbürgers und Menschen, das Gefühl der Humanität und der Liebe zum Allerhöchsten. Ich kann durchaus eine offizielle Persönlichkeit sein und ein Amt bekleiden, aber den Staatsbürger und Menschen in mir bin ich stets zu fühlen verpflichtet und muss mir darüber Rechenschaft ablegen. Sie beliebten Samjotow zu erwähnen. Samjotow ist imstande, in einem unanständigen Lokal beim Glas Champagner oder bei mussierendem Wein sich auf französische Art skandalös zu benehmen. Sehen Sie, das ist Ihr Samjotow. Ich aber verzehre mich sozusagen in Ergebenheit und erhabenen Gefühlen, habe außerdem einen Rang, eine Position, bekleide ein Amt, bin verheiratet und habe Kinder. Ich erfülle meine Pflichten als Staatsbürger und Mensch. Wer aber ist er? Gestatten Sie mir die Frage. Ich wende mich an Sie als einen durch Bildung geadelten Menschen.